Achtung, Achtung, wir sind umgezogen. Jetzt überall unter neuem RSS-Feed zu finden oder einfach beckerfaust.wordpress.com. Dort findet ihr alles Neue. Oder einfach bei iTunes Beckerfaust Musik untergeben und einfach neu abonnieren und all sowas. Es wird wunderbar, denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Bis bald, wir freuen uns.